dabei mein Hoffen, verschlossen von geliebter Hand, steht mir der Himmel nicht mehr offen, steh ich allein im Niemandsland, steht mir der aus meiner Kindheit früh vertrieben, warst du ein Stern im Dunkel mir. Du schenktest eine Ahnung mir vom Lieben. Geliebte Frau, ich danke dir dafür. Du schenktest Ahnung mir vom Lieben. Geliebte Frau, ich danke dir. Das Auge nass, vorbei mein Hoffen, verschlossen von geliebter Hand, steht mir der Himmel nicht mehr offen, steh ich allein.